Deutschlandfunk. Rock etc. I felt like one day my muscles in the hand just knew what to do. Eines Tages wussten die Muskeln in meiner Hand einfach, was zu tun war. Aber erst nachdem ich ganz lange hart dafür gearbeitet hatte. Das geschah ganz plötzlich. Und dann entdeckte ich Dinge auf der Gitarre, die sich gut anfühlten und auch gut klangen. I thought, oh, that feels nice. And then it just turned out to sound nice to my ears. Ihr Gitarrenspiel, filigran, leicht, mühelos. Doch auch ihr Gesang ist wichtiger Teil des Erfolges. Kaum vorstellbar, dass sie einmal falsche Töne singt. I do. I just don't record the bum notes. And if the stars won't guide the way, in the dead of space, you will be my one and only. Auf den Flügeln von Gitarre und Gesang. Die englische Musikerin Liane Lahavas, eine Sendung von Michael Frank. True. Lost and Found, der Titelsong von Liane Lahavas allererster EP, veröffentlicht im Herbst 2011. Die Komposition entstand in Zusammenarbeit mit ihrem Produzenten Matt Hales, auch bekannt als Aqualung. Anders als viele weibliche Singer-Songwriter begleitet sich Liane Lahavas nicht auf einer akustischen Gitarre, sie spielt meistens auf elektrischen Gitarren und das virtuos. Ungewöhnlich ist auch, dass sie sich von Anfang an nicht auf einen bestimmten Stil festlegen ließ. Liane Lahavas sparsam instrumentiertes erstes Album oszilliert zum Beispiel zwischen Folk, Soul und Jazz. Es erschien im Sommer 2012 und schaffte es auf Platz 4 der britischen Albumcharts. Seither gewann sie durch viele internationale Tourneen ein immer größer werdendes Publikum für sich. Liane Lahavas ist auch im Internet sehr präsent. Es gibt zahlreiche Videos von ihren Konzerten mit Band oder kammermusikalische Perlen nur mit einem Begleiter am Flügel und einer ebenbürtigen Background-Sängerin. 2015 veröffentlichte sie das später Grammy-nominierte Album Blood. Zu ihren Fans gehören unter anderem Stevie Wonder und die Band Coldplay. Prince war so begeistert von dem Song Lost and Found, dass er ihn einmal live coverte, was schließlich sogar zu gemeinsamen Plattenaufnahmen mit Liane Lahavas geführt hat. Und in einem Interview verglich er sie sogar mit Joni Mitchell, wegen ihrer Art, eine Geschichte zu erzählen und wegen ihrer interessanten Begleitakkorde auf der Gitarre. I'm looking at life unfold, dreaming of the green and gold. Just like the ancient stone, every sunrise I know. Those eyes you gave to me, that let me see where I come from. Oh. Liane Lahavas heißt eigentlich Liane Charlotte Barnes. Sie wurde 1989 als Tochter einer Jamaikanerin und eines Griechen in London geboren. Ihre Eltern trennten sich, als sie 2 Jahre alt war. Wegen der ungünstigen Arbeitszeiten der Mutter wuchs sie überwiegend bei ihren jamaikanischen Großeltern auf. Der Kontakt zum Vater blieb aber erhalten. Von ihm, dem Hobbymusiker und Multiinstrumentalisten, bekam sie musikalische Anregungen wie ihr erstes Mini-Keyboard oder griechische Volkslieder, die er ihr auf dem Akkordeon vorspielte. Ihre Mutter hatte jede Menge Soul-Platten im Schrank, die Liane für sich entdeckte. Ihre absolute Lieblingssängerin ist aber die Jazzsängerin Ella Fitzgerald. Mit 7 Jahren sang Liane Lahavas einen Song aus dem Film Sister Act 2 vor sich hin und entdeckte dabei, wie gut sich das anfühlte. In einem Interview sagte sie, das Besondere beim Singen wäre die Erfahrung, wie sehr das ein Teil von einem selber, vom eigenen Körper ist. Als Kind dachte sie, Singen wäre etwas Ungezogenes, so als ob sie sich selbst entblößen würde. Deshalb achtete sie immer darauf, dass ihr ja niemand dabei zuhörte. Und wenn dann doch jemand etwas davon mitbekam, war ihr das sehr peinlich. It's funny, when I first sang, it just was a nice feeling. Als ich das erste Mal sang, war das einfach ein gutes Gefühl. Ich wusste nicht, was genau ich da tat, aber es fühlte sich eben sehr gut an. Also habe ich immer gesungen. Ich war damals ungefähr 7 Jahre alt. Ich hatte lange Zeit keine Ahnung, wie meine Stimme für andere Leute klang. Erst mit 15 hörte ich das erste Mal eine Aufnahme von mir. Ich nahm damals ein paar Songs für ein Medienprojekt von Freunden auf. Aber meine Stimme klang damals nicht gut, weil ich noch nicht meine eigene Stimme gefunden hatte. Ich habe andere kopiert und versuchte, meine eigene Stimme zu finden. Erst auf der weiterführenden Schule und durch den Chor dort bekam ich mehr Selbstvertrauen. And having the opportunity to join the choir, which you had to audition for, which allowed me to feel a little bit more confident about it. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Liane Lahavas Selbstbewusstsein spielte ihre Musiklehrerin. So I auditioned, and it was just me alone in the room with my singing teacher. Für den Chor musste man eine Aufnahmeprüfung machen. Ich war da allein, nur mit meiner Gesangslehrerin. Sie ist übrigens noch heute meine Gesangslehrerin. Ich habe ihr ein Lied von dem Album Sincere von MJ Cole vorgesungen, Hold On To Me. Ungefähr nach der Hälfte unterbrach sie mich und fragte, wo hast du die ganze Zeit diese Stimme versteckt? Ich war damals etwa 13 Jahre alt. Sie kannte mich da schon seit 3 Jahren. Ich hatte bei ihr schon Musikunterricht gehabt, aber noch nie etwas vorgesungen. Nach der Aufnahmeprüfung für den Chor bekam ich Gesangsunterricht von ihr. 2-mal in der Woche sang ich im Chor und ich habe bei Wettbewerben mitgemacht, mit dem Chor und als Solistin. Das waren dann so Songs aus Musicals. Es brauchte dann noch bis zum Ende meiner Schulzeit, bis ich als Sängerin genug Selbstbewusstsein hatte. Damals fing ich auch an, selber Songs zu schreiben. However long I was at school, to sort of just feel really confident about it. And during that time I started writing my own songs as well. Lian Lahavas damalige Unsicherheit in Bezug auf ihre Stimme ist heute kaum nachzuvollziehen. Viel von deren Anziehungskraft liegt in ihrem unaufdringlichen, aber berührenden Vibrato. Dessen Ursprung scheint aber selbst für Lian Lahavas ein Mysterium zu sein. Das Vibrato in meiner Stimme war immer schon da. Ich weiß nicht wieso. Meine Gesangslehrerin hat versucht, mir beizubringen, ohne Vibrato zu singen. Das hat auch was für sich. Du wirst eine bessere Sängerin, wenn du dich nicht nur auf das Vibrato verlässt. Ich kann mein Vibrato nicht erklären, aber es fühlt sich gut an beim Singen. But yeah, I don't know. I can't really explain why it's there or what it is. But again, it's part of the good feeling that I get when I do sing. Did the world get a little bit colder? No, why is it just a little bit older? So slow we were bound to fall over. Did the heart grow a little bit harder? Too much, too late, too far, too gone. Erfahrung mit mehrstimmigem Gesang machte Lian Lahavas schon während ihrer Schulzeit im Chor und später zu Beginn ihrer Karriere als Background-Sängerin, unter anderem bei Paloma Faith. Die ganz besonderen Gesangsharmonien in ihrem Song Don't Wake Me Up haben aber einen anderen Ursprung. That was actually an idea that Matt Hales had. Matt Hales hat eine Software mit einem besonderen Klangeffekt für die Stimme. Die Software hat sie in mehrere Gesangsharmonien aufgeteilt, sodass sie wie die von einem Computer klang. Ich habe dann vorgeschlagen, die einzelnen künstlichen Stimmen zu isolieren und selber in echt einzusingen. Und dann haben wir sie alle miteinander kombiniert. Das war schon komisch. Normalerweise käme ich nie auf solche Gesangsharmonien. Die musste ich erst noch üben. Echt witzig, sowas. And then I had to like learn them. It's really funny, because you'd never do that normally, and it just makes you laugh. You're doing it. Don't wake me up, I'm trying to find you. Oh, as I walk through, you're hiding in the corners of my mind. Never fear, I'll be close behind. My only love, I'll follow behind you. I won't go without you. I know your love weighs heavy on my heart, but you are my only counterpart. Into yours and my life Wenn Leanne LaHavas ihre Lieder live singt, schließt sie oft die Augen. Sie wirkt so, als ob sie ihre Songs jedes Mal neu erlebt. Manchmal, wenn sie auf einer großen, halbakustischen Gitarre von Gibson spielt, verschwindet die zierliche Person fast hinter dem Instrument. Es gibt aber auch Momente, in denen sie auf der Bühne ausgelassen tanzt. Sie ist also nicht nur introvertierte Musikerin und beim Interview lacht sie auch gern. Leanne LaHavas sagt, sie habe ihre ersten eigenen Songs schon mit 11 Jahren geschrieben, sich aber erst Jahre später getraut, sie anderen zu zeigen. Zu diesem Zeitpunkt begleitete sie sich noch auf dem Klavier. Die Gitarre entdeckte sie erst später für sich, mit 18. Bis sie ihren ersten Vertrag von einer Plattenfirma angeboten bekam, sollten dann nur noch 2 weitere Jahre vergehen. Was ihr Gitarrenspiel angeht, eine wirklich steile Lernkurve. I know, I thought it was... Als ich noch klein war, hatte ich gar nicht so ein großes Interesse an der Gitarre, weil ich so fasziniert vom Klavier war. Das war so elegant. Außerdem sah man einfach mehr Frauen, die Klavier spielten, als Gitarristinnen. Und so einen schönen Sound zu machen, das gefiel mir. Und dann kam Alicia Keys groß raus und genau so wollte ich sein. Mit 18 sang ich dann mit 2 Freundinnen in einer Band, mit Roxanne und Charlene. Die gingen auf eine Hochschule für darstellende Künste und beide spielten Gitarre. So wie Charlene hatte ich noch nie einen Mann, geschweige denn eine Frau, Gitarre spielen sehen. Das war fantastisch. Sie war also der Grund für mein plötzliches Interesse an der Gitarre. Und es schien so, als ob jeder, mit dem wir zu tun hatten, Gitarre spielen konnte, außer mir. Also dachte ich mir, das muss doch machbar sein. Ich habe also meinem Vater gesagt, ich glaube, ich will Gitarre spielen lernen. Und er hat sich riesig darüber gefreut. Ich hatte nämlich eine Zeit lang auch mit dem Schlagzeug geliebäugelt und das hat ihm nicht so gut gefallen. Wir haben dann sofort auf eBay eine Gitarre gekauft und haben sie abgeholt. Mein Vater hat mir alles, was er konnte, auf der Gitarre beigebracht. Er hat ein exzellentes Rhythmusgefühl und er kann alles Mögliche spielen. Mir gefiel das dann viel besser, als Klavier zu spielen. So he showed me those bits and I found that actually I much preferred it to the piano. Mit beeindruckender Lässigkeit spielt Leanne LaHavas heute auf der Gitarre komplexe Begleitfiguren zu ihren Songs zwischen Pop, Soul, Jazz und Folk. Wenn sie davon erzählt, wie sie eine bestimmte Klangvorstellung in die Spielpraxis umsetzt, könnte man zunächst meinen, dass das nicht allzu schwer wäre. You sort of hear it in your head, what you want to do. And just kind of make yourself do it. I don't know. You just, 'cause a lot of the stuff I play is... Irgendwie hörst du in deinem Kopf, was du tun willst. Und dann siehst du zu, dass du das auch hinbekommst. Die Rhythmen, die ich oft verwende, denke ich mir sozusagen selber aus. Aber sie basieren auf dem, was ich mal gelernt habe. Das allererste, was ich auf der Gitarre gelernt habe, war zum Beispiel eine Zupftechnik, die man Clawhammer nennt. Die gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Bei der, die ich gelernt habe, schlägt man die Saiten mit dem Daumen und 2 weiteren Fingern der rechten Hand an. Man muss den Rhythmus ziemlich schnell spielen. Sowas hört man oft in Country- und Western-Musik oder im Folk. Das habe ich dann ewig lang geübt, bis es im Gedächtnis meiner Hand gespeichert war. Und dann wollte ich mit dieser Spieltechnik einfach einen Song schreiben. Sobald ich diese Technik beherrschte und alle Grundakkorde mit leeren Saiten kannte, entstand ein Song. Und dann musste ich üben, bis ich den Song im richtigen Tempo spielen konnte und in der Lage war, gleichzeitig darüber die Melodie zu singen. Und daraus entwickelten sich all die anderen Songs. And then that developed into all the other songs that I now have with various melodies. But I mean, it's still quite challenging. Some of them are more challenging than others. Gleichzeitig zu spielen und zu singen ist immer noch ziemlich anspruchsvoll. Manche Songs sind besonders schwierig, zum Beispiel wenn sie in einer ungewöhnlichen Taktart stehen, wie Is Your Love Big Enough. Bei der Aufnahme habe ich den Gitarren- und Gesangspart getrennt aufgenommen. Für Live-Auftritte musste ich das dann erst noch üben, aber inzwischen ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Man muss einfach an den Punkt kommen, an dem alles synchron läuft. Found myself in a second. I found myself in a second-hand guitar. Never thought it would happen, but I found myself in a second-hand guitar. So I just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. It's your love. City that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know. But you got to let me know. It's your love. Das war der Song mit der ausgetüftelten Gitarrenbegleitung im Sechs-Achtel-Takt, für den Lian Lahavas noch einmal extra üben musste, damit sie bei Auftritten gleichzeitig dazu singen konnte. Er heißt Is Your Love Big Enough und ist der Titelsong ihres Debütalbums. Die Frage, ob du genug Liebe im Herzen hast, sagt sie, richtet sich nämlich an einen selber. Es ist die Frage, ob du dich selbst genug liebst. Dann kann man nämlich auch andere lieben. Auch dieser Song von Leanne LaHavas hat autobiografische Züge. Ihre erste Reise nach New York gab ihr die Fähigkeit wieder zurück, sich selbst zu lieben. Der Song schildert glückliche Erlebnisse in New York, beim Tanzen, in der U-Bahn und den identitätsstiftenden Moment eines Gitarrenkaufs. 2011 entdeckte sie ein kleines Musikgeschäft in der Lower East Side. Sie hatte etwas Geld für eine besondere Gitarre gespart und der Verkäufer empfahl ihr ein gebrauchtes Instrument der Firma Dan Electro, ein Silvertone-Modell aus dem Jahr 1964, eine Gitarre, auf die sie selber nie gekommen wäre. Und sie passte einfach perfekt zu ihr. Daraus entstand die Zeile »I found myself in a second-hand guitar« in ihrem Song »Is your love big enough?« Leanne LaHavas Fähigkeiten als Gitarristin entwickelten sich trotz steiler Lernkurve nicht über Nacht. Sie übte jeden Tag mindestens 3 Stunden. Yeah, or more, because I had nothing else to do. Ich hatte ja sonst nichts anderes zu tun. Ich ging nicht mehr zur Schule und habe als Background-Sängerin gearbeitet, aber ich hatte nicht allzu viele Jobs. Irgendwie war ich auf der Suche. Ich wusste nicht, wo es hingehen sollte, aber ich spielte schrecklich gern Gitarre. Ich hätte ein Studium anfangen können, entschied mich aber dagegen und spielte einfach und komponierte. Ich sah mir auch viele Konzerte an und lernte Leute kennen, die etwas mit Musik zu tun hatten. Und dabei entdeckte ich eine Welt, von der ich noch keine Ahnung hatte. Meeting musical people and discovering that there was a whole world that I had never seen before. Statt einer ursprünglich anvisierten Ausbildung zur Kunstlehrerin wurde nun also Musik das Wichtigste in ihrem Leben. Sie hatte das dringende Bedürfnis, sich selbst in ihrer Musik auszudrücken, und das ging nicht als Begleitsängerin. Ihr erster Auftritt mit eigenen Songs fand in einem Londoner Pub statt. Später gründete sie zusammen mit Christian Pinchbeck das Duo Paris Parade. Fast ein ganzes Album produzierten die beiden, zu einer Veröffentlichung kam es aber nicht. Nicht einmal im allwissenden Internet lassen sich bis jetzt Klangspuren des Duos finden. Im Dezember 2009 erhielt Leanne LaHavas von einer großen US-amerikanischen Plattenfirma ein in der Branche heutzutage äußerst seltenes Angebot. Sie war damals 20 Jahre alt. Sie überlegte eine Weile und unterschrieb ein halbes Jahr später eine Art Entwicklungsvertrag bei dem Label. Teil des Vertrages war auch, dass Leanne LaHavas schon etablierte Musiker bzw. Produzenten als Songschreibepartner zur Seite gestellt wurden. Yeah, so they gave me certain time, 12 months and some money. Sie haben mir 12 Monate Zeit gegeben und Geld, und dafür sollte ich 5 zu Ende produzierte Aufnahmen meiner Songs liefern. Wenn sie ihnen gefielen, bekäme ich einen Vertrag für ein ganzes Album. Ich habe das Angebot angenommen und jetzt habe ich schon 2 Alben veröffentlicht. Den Vertrag bekam ich bei der Hauptfirma in den USA, aber dann hat der Manager, der sich dort um die Acts kümmerte, einen Posten bei einer anderen Firma angenommen, der mehr seinen Interessen entsprach. Wir sind aber immer noch gute Freunde. Ich tappte dann eine Weile im Dunkeln, weil ich nicht wusste, ob sie meine Songs mochten. Nur bei einem war klar, dass sie ihn gar nicht mochten. Den liebte ich aber heiß und innig. Da stimmte irgendetwas nicht. Aber letztlich ging es doch gut aus und der Song kam auf die Platte. Nach diesem Fegefeuer rief mich eines Tages meine britische Anwältin an und sagte mir, dass die dortige Abteilung von Warner Brothers mir einen Vertrag für das ganze Album geben wollte. Jemand von der Firma hatte mich des Öfteren live gesehen. Getroffen habe ich ihn nur einmal, aber er hat halt meine Entwicklung beobachtet und er hat mich unter Vertrag genommen. Und dann haben wir das Album Is Your Love Big Enough gemacht. And he signed me and we made Is Your Love Big Enough. Whenever I called you, I couldn't say. Was only yesterday, but yesterday so far away. What's the ETA? Don't tell me you need me. I am estranged and I'm overaged. The trouble it may be, there's still a part of me that has to know what you have to say. On and on we go, always with the ghosts of us in tow, stuck stuck somewhere between a friend and foe. Round and round we go. Round and round again, looking for a life beyond the end. Lost somewhere between a foe and friend. Round and round again. I should have told you, yes, I'm to blame. Oh, I took the blame, turned it into this serenade. Oh, the mess I made. And I should have warned you what was in store. But I was so, so sure I wasn't haunted anymore. Not forevermore. On and on we go, always with the ghosts of us in tow. Stuck somewhere between a friend and foe. Round and round we go. Between a foe and friend, round and round again. On and on we go, always with the ghosts of us in tow. Stuck somewhere between a friend and a foe, round and around we go. Ghost heißt dieser Song von Liane Lahavas zweitem Album. Sie meint, er hätte sich von selber geschrieben, als sie vor sich hinklimperte. I just started singing and playing the guitar one day and it sort of wrote itself. Ich stellte mir so vor, wovon der Song handeln könnte. Und dann fielen mir die Melodie und die Begleitakkorde gleichzeitig ein. Ich ließ das einfach passieren. Die Textzeilen hatte ich schon lange vorher fertig, also wusste ich ungefähr, was ich vorhatte. Letztlich wurde daraus ein Song über einen früheren Partner. Es geht darum, dass man schon noch Kontakt zu ihm halten, aber nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Aus irgendeinem Grund geht er dir nicht aus dem Kopf. Der Song heißt Geist, weil es so war, als ob die vergangene Beziehung die zum neuen Partner heimsucht. Man möchte sich irgendwie davon befreien, aber dann lässt man es auch wieder zu. And you kind of want to get rid of it, but at the same time you let it. So that's what Ghost is about. Blood heißt das Album von Liane Lahavas, auf dem der Song Ghost zu finden ist. Ein anderer Song dieser Platte heißt Never Get Enough, wieder ein Lied, das von einer neuen Gitarre inspiriert wurde. Liane Lahavas hatte sich in Los Angeles ihre erste klassische Gitarre mit Nylonsaiten gekauft und war von deren Klang so begeistert, dass sie direkt damit aufnehmen wollte. Und dann fielen ihr im Studio die Akkorde eines ihrer Lieblingssongs ein. Again, I was just playing the chords and I liked them. I took them from another song. Ich habe die Akkorde aus einem Song von jemand anders, aber das habe ich erst später gemerkt. Ich wollte sie schon immer mal für einen Song von mir verwenden. Und das war die Gelegenheit dazu. Ich habe den Song in Amerika zusammen mit dem Produzenten Mark Batson geschrieben. Ich sang so eine kleine Melodie über die Akkorde und plötzlich hörte ich in meinem Kopf ein Riff, das gut zu den Akkorden passte. Ich beschrieb Mark die Noten und bat ihn, sie genau in dem Rhythmus, der mir durch den Kopf ging, einzuspielen. Ich habe ihm auch gesagt, welche Klangfarben und andere Elemente ich noch in dem Song haben wollte. In Popsongs unterscheiden sich normalerweise der Refrain und die Strophen sowieso. Und ich war bei dem Song Never Get Enough ganz fest davon überzeugt, dass man dann den Refrain hier auch wirklich ganz anders gestalten sollte. Solange es zur ursprünglichen Akkordfolge passt, kann man alles damit anstellen. So entstand dieser wunderbare Kontrast von Klangfarben und Strukturen. Und dazu habe ich dann den Rest des Songs komponiert. So that's what I wrote the rest of the song to. Für Außenstehende ist der musikalische Gedankenaustausch im Studio immer etwas geheimnisumwoben. Wie haben denn Leanne LaHavas und Mark Batson den Refrain von Never Get Enough entwickelt, ganz konkret? Well, I sang the riff so that he would know which notes, because I didn't. It was in my head before I could work it out on the guitar. Ich habe ihm das Riff, das mir durch den Kopf ging, vorgesungen, weil ich es noch nicht selber auf der Gitarre spielen konnte. Und er stand sowieso schon am Keyboard. Und dann habe ich noch gesagt, das Riff braucht einen Klang, der sich mehr wie eine Flöte anhört. Und zusätzlich noch etwas, das nach Bass und irgendwie Knurren klingt. Und obendrüber einen dünnen Klang, wie von einem Kazoo. Und Mark hat sich alle Mühe gegeben, das umzusetzen, was ich gemeint hatte. Kazoo. And he did his best to interpret what I meant. I heard a song today on the tip of your tongue. And when I hear you play that particular song, I go and you stay. As I lay wide awake, thinking what the hell have I done? Enchanted by the way you dance at the kick of my drum, I'll go and you stay. There must be another way. Dreckig verzerrter, lauter Hardrock-Refrain versus leise, zerbrechliche Strophe. Stärkere Kontraste als in diesem Song von Leanne LaHavas zweitem Album gibt es bisher in keinem anderen ihrer Songs. Vielleicht ist es jetzt aber auch nicht mehr so eine große Überraschung, dass sie als Teenager eine Weile lang ein großer Fan von Bands wie Limp Bizkit oder Slipknot gewesen war. Den textlich und musikalisch wohl schönsten Song ihres zweiten Albums hat sich Leanne LaHavas für das Ende der Platte aufgespart. Er trägt den Titel Good Goodbye. Darin heißt es unter anderem: Es gibt so viele Erinnerungen, die können nicht alle verloren gehen. Niemand geht so ganz von dir. Ich brauche keinen Glauben, keine Wahrheit. Keiner geht so ganz. Du würdest sagen, mehr als dieses Leben ist da nicht. Und jedes Mal, wenn du blinzelst, würdest du etwas von diesem Leben voller Wunder verpassen. Und ich frage bloß, warum du denn jetzt schon gehen musst. Good Goodbye von Leanne LaHavas endet mit den Worten: Ich brauche keinen Glauben, ich will nur einen Beweis. It was written kind of for my friend's grandfather, who I was quite close with as well, who passed away. Good Goodbye habe ich für den Großvater meines Freundes geschrieben. Ich war am Ende seines Lebens oft bei ihm. In so einer Zeit, wenn du weißt, dass jemand bald gehen wird, wird dein Glaube auf eine harte Probe gestellt. Das ist bei vielen Leuten so. Ich selber bin nicht religiös, der Großvater von meinem Freund auch nicht. Der Song sollte ihm gerecht werden, das ausdrücken, was er zu bestimmten Dingen gesagt hätte und wie er sich fühlte. Aber es ging auch ganz allgemein darum, dass man dafür sorgen soll, seinen Nächsten zu zeigen, dass man sie geliebt hat, damit daraus ein guter Abschied wird. Making sure that you showed them you loved them, so that it is a good goodbye. Don't Good Goodbye, ein ruhiger Song von Lian LaHavas zweitem, ansonsten eher groove-orientierten Album Blood. Als sie ein paar Monate nach dessen Veröffentlichung im Sommer 2015 über die Platte sprach, lag er die stilistische Weiterentwicklung seit ihrem kammermusikalischen Debütalbum aus dem Jahr 2012 besonders am Herzen. I just don't only want to do one thing. Ich möchte einfach nicht immer nur dasselbe machen. Das erste Album klingt so, wie es für meine erste Platte damals richtig war. Aber jetzt habe ich mehr Produzenten als Freunde und mehr Erfahrungen gesammelt. Und ich wollte auch, dass ich beim Komponieren dazu lerne. Und ich glaube auch, dass meine Songs jetzt etwas erwachsener klingen. Ich wollte immer schon Beats und Rhythmen ausprobieren. Und bei dem zweiten Album, Blood, hatte ich die Gelegenheit dazu. Aber es sind auch noch genügend andere Möglichkeiten geblieben, die ich für mein drittes Album erforschen kann. Ich hoffe sehr, dass ich so bald wie möglich damit anfangen kann. Es wäre toll, wenn ich 2017 etwas Neues veröffentlichen könnte. Für ihr zweites Album Blood hatte Lian LaHavas mit diversen Produzenten zusammengearbeitet, die unter anderem für die Sängerinnen Adele und Alicia Keys tätig waren. Die erste Hälfte des Albums klingt in meinen Ohren völlig überproduziert. LaHavas und ihre Ratgeber waren halt sehr an angesagten Beats und Klangfarben interessiert, sodass die eigentlich zarten Songs dahinter kaum mehr zu erkennen sind. Es scheint so, als ob Lian LaHavas einige dieser Songs inzwischen auch lieber in reduziertem Setting hört. Ein gutes halbes Jahr nach Erscheinen von Blood im Februar 2016 ging Lian LaHavas dann nämlich allein mit ihrer Gitarre auf Solotournee und sie veröffentlichte etliche Songs vom letzten Album in neuen Solo-Versionen ohne Soundbombast. Ich fühle mich immer richtig stark und unnachgiebig, wenn ich allein mit der Gitarre bin, weil niemand außer mir Einfluss auf die Musik hat. Ich liebe das. So schreibe ich meine Songs. So habe ich angefangen. Und es ist toll, dass all meine Songs in vielen verschiedenen Formen existieren können. And it's great that all the songs can exist in many forms. Grenzen für ihre musikalische Entwicklung sieht sie nicht. Man darf gespannt sein. Das war auf den Flügeln von Gitarre und Gesang die englische Musikerin Lian LaHavas, eine Sendung von Michael Frank. A long and lonely journey to my hideaway. And I know they'll try to turn me with the things that they say. But no one knows where I'll go when I walk away. So come now, hurry, hurry, I don't miss this train. Open up and let me get to you, take you to another side. Come to my world. We're getting lost in another time. Your hand in mine. In my own world, on my own time. Maybe that's why people think I'm crazy. Lately I'm living in midnight. Just living in midnight. And if you think I'm crazy, pay it no mind. We're living in midnight, just living in midnight. If you could see what I've seen, you would dare to dream. Honey, if you care to join me, come meet the team. And you all could be my army. There's no other way. So come on. People think I'm crazy. Lately I'm living in midnight, just living in midnight. And if you think I'm crazy, pay it no mind. Though you'll never know the places I go when I'm alone. If only for a moment, only for a while. Cause I belong to the unknown. Hope to-